Pogo Radio, die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Waff an Kuhlo, Ruit, Ridu. Das Lied von der CD ist nicht drauf. Doch, oder? Nein. Nee, dann müssen wir es dann drauf machen. Ja. Ja. Apakaba, Selamat Malam, den Selamat Datang, die Achara Hari Eni, die Pogo Radio, die Bermuda-Funk. Temakitari Eni, den Tang Punk, die Indonesia. Namasaya Pia, dann die Samping, die Ada Rüdi. Besenang Sinang Hari Eni, terima kasih. Das war Indonesisch. Ja. Ich kann es auch mal schnell übersetzen, nicht ganz, aber die Sendung heute vom Pogo Radio und Bermuda Funk dreht sich um Punk in Indonesien. Mein Name ist Pia, ich sitze hier neben Rüdi und ich wünsche euch viel Spaß heute Abend und danke fürs Zuhören. Ja, und gerade eben lief ein Lied, das ist von der Band Straitjacket Nation. Genau. Da kann ich mal, also eigentlich könnte man sich ja denken, wenn jetzt heute die Sendung sich um Punk in Indonesien dreht, so warum läuft dieses Lied? Und zwar, ich bin 2007 nach Australien gegangen, ein Jahr so Working Holiday, habe da im sozialen Bereich gearbeitet, kann ich immer wärmstens empfehlen, wenn man mal Bock auf was anderes hat und sein Englisch verbessern will. Und Melbourne hat eine ganz gute Hardcore- und Punk-Szene und die Band Straitjacket Nation gehören so zu einem Plattenladen, ein bisschen links, so ein Punk- und Hardcore-Plattenladen und haben auch relativ viel in Melbourne gespielt und sind dann zu dem Zeitpunkt, als ich da war, nach Indonesien auf Tour gegangen. Und das fand ich sehr interessant, weil ich irgendwie Indonesien oder auch so Südostasien so gar nicht auf dem Schirm hatte, war auch vorher nie da bereist und hab das dann aber auch erstmal so ein bisschen liegen lassen, bin dann aber auf meinem Rückweg von Australien nach Deutschland quasi in Südostasien rumgereist. Das war dann, aber hab Indonesien ausgelassen. Und alle Traveler meinten immer so, du musst unbedingt nach Indonesien gehen, weil da gibt's so eine riesige Punk-Szene. Das habe ich dann 2012 nachgeholt mit einem Kumpel. Da haben wir quasi ein Punk-Travel gemacht. Aber vorneweg, ich wollte noch mal ein paar Infos zu Indonesien geben, weil ich glaube, oft, wenn man gar nicht da war, sich nicht für diesen Raum, Kulturraum interessiert, dann hat man das irgendwie nicht so auf dem Schirm wie zum Beispiel Vietnam oder Thailand. Also erstmal so, Indonesien ist der weltgrößte Inselstaat der Welt, auch das größte Land in Südostasien, also zudem ja Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand, Malaysia und Burma gehören oder Myanmar, jetzt umbenannt. Und hat die viertgrößte Bevölkerung der Welt. Die Hauptstadt von Indonesien ist Jakarta, ein Moloch ohne Ende. Und vielleicht, wenn du immer noch keine Vorstellung von Indonesien hast, es gibt so eine Insel Bali, das ist so das Mallorca der Australier. Also die meisten Menschen kennen Bali oder würden da auch mal gerne hin. Genau, Indonesien ist quasi ganz unten im Süden von Südostasien. Also man kommt da von Malaysia oder beziehungsweise Singapur rüber und liegt dann eigentlich so... Unterm Äquator. Genau, liegt unterm Äquator, liegt dann über Australien, also dazwischen. Ne? So von der Stadt Darwin konnte man früher noch... Das sind doch die ganzen Inseln, ne? Genau, unwahrscheinlich viele Inseln. Ja. Also ist ich weiß gar nicht, wie 1000 Inseln gefühlt oder sowas. Ja, genau. Also wie gesagt, Indonesien ist eigentlich gar nicht so bekannt, obwohl es das Land der Superlative ist. Also es liegt auf einem Feuerring, deswegen sind dort die meisten aktiven Vulkane. Es wurde auch 2004 war das, vom Boxing Day, vom Tsunami sehr stark getroffen. Das war bei uns ja aber eher so, haben wir das assoziiert mit Thailand. Mit Aceh, ne? Genau, Aceh. Ja. Genau, da war ich zum Beispiel auch. Dieser Staat, wo die Scharia herrscht. Da gibt es auch interessante Geschichten zu. Und, aber ich finde ja, ehrlich gesagt, was ich am gefährlichsten finde, wenn ich in Indonesien bin, ist diese, also wie gesagt, diese Insel, auch gerade Java, unwahrscheinlich eng bevölkert. Ganz viele Menschen quasi fahren da wie bekloppt mit ihren Mopeds rum. Die Straßen sind scheiße. Ja, mit Flipflops, ne? Flipflops, alles, was da alles transportiert wird, also von 5 Kindern bis zum Kühlschrank. Und die andere Gefahr, ich meine nicht ganz so für mich so stark, aber ich würde immer noch sagen für die Bevölkerung, ist, ich glaube, es gibt in keinem Land der Welt so viele Raucher. Es wird da immer ganz stark gepusht, ja. Dann auch noch mal so, was viele Leute abschreckend finden an Indonesien. Das ist ja ein Vulkanland, ne? Genau, also da raucht man halt die ganze Zeit. Ich meine, auch wenn man nicht raucht, also man kriegt vielleicht auch so letztes Jahr die großen Waldbrände auf Kalimantan und Sumatra, also ne, die quasi zu einer Rauchvergiftung der ganzen gesamten Bevölkerung geführt hat. Genau, also man raucht da eigentlich immer, auch wenn man gar nicht raucht. Dann, auch nochmal ganz interessant, Indonesien ist ein vorrangig muslimisches Land. Es leben ungefähr 240 Millionen Menschen da, davon sind 200 Millionen Moslems, also ungefähr fast 90% der Bevölkerung. Und ja, aber was auch nochmal so interessant ist an Indonesien, es hat, ne, das Land der Superlative, es hat die größte Punk-Szene in Südostasien. Das ist ja sehr seltsam, weil es ja eigentlich so gut wie kein Bier gibt, ne? Also zu bezahlbaren Preisen. Genau, aber gerade mal. Also das ist Punkrock ohne Alkohol, oder? Ja, na, es gibt schon Alkohol. Ja. Also Bier ist sehr teuer, kostet ungefähr so viel wie so ein Tagesgehalt. Es gibt aber den schönen Arak oder Chio. Also die Menschen sind da unwahrscheinlich clever, um Alkohol selber zu brauen. Muss man immer aufpassen, ob spielt man das... Spielt das auch eine Rolle in der Punkszene? Ja. Also da wird schon gesoffen ohne Ende, auch wenn die alle Moslems sind. Das Einzige, woran die sich halten, ist eigentlich, dass sie kein Schweinefleisch essen. Und dass, wenn öffentliche Veranstaltungen sind, also Konzerte, wird während des Gebets wird eine Pause gemacht. Ja, aber ich meine, wie willst du denn Schweinefleisch ist wahrscheinlich auch sehr selten, oder? Ja, also es gibt halt diese eine Insel Bali, da komme ich auch gleich nochmal zu. Die ist eher so hinduistisch geprägt und dort gibt es Schweinefleisch. Obwohl die Hindus ja eigentlich Vegetarier sein sollten, ne? Ja, aber das ist so eine Sache. So sind sie wegen den wegen Touris oder was? Nee, das ist so wie wenn du Schnitzel kriegen. Das ist so wie wenn du hier Christ bist und also ich meine, die meisten Menschen könnte man ja auch sagen, sind hier so christlich geprägt, aber essen freitags auch kein Fisch. Also das ist nämlich auch mal die Sache. In Indonesien ist der Islam sehr moderat im Verhältnis, wobei also es kommt wieder so ein Aufsteigen auch von fundamentalistischen Zügen und ist auch nicht Teil, oder es ist ein säkularer Staat. Also Indonesien ist von der Weltgemeinschaft als Demokratie anerkannt und eigentlich herrscht dort Religionsfreiheit, wobei eine Religionszugehörigkeitspflicht besteht. Aber man darf auch Christ sein. Steht es dann wahrscheinlich im Ausweis, oder? Ja, wobei das jetzt auch wohl rausgeschrieben werden soll, damit es steht auch eigentlich noch dein Job in deinem Ausweis. Das wird jetzt auch mal so wegen Diskriminierung und so abgeschafft. Also es ist schon so ein Land, was so moderner wird, aber trotzdem merkt man, wenn man da unterwegs ist, dass es ein Land ist, was noch sehr stark eigentlich religiös geprägt ist und die Menschen, sogar auch Menschen in der Punk-Szene, sind eigentlich auch noch religionshörig. Mhm. Also, ja. Da gab es ja mal vor Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es schon her ist, gab es ja mal diese Geschichte mit diesen Punks, die dann irgendwie vom Staat dann irgendwie in so ein Umerziehungslager kamen. Kannst du dich noch daran erinnern? Das ging genau, durch genau. Die Presse. Genau, jetzt fangen wir gerade schon, jetzt kommen wir quasi schon fast zu meinem okay, Urlaub vom ich will letzten jetzt nichts Jahr. Ich genau. will nichts vorgreifen. Ich möchte gerne nämlich ganz gerne chronologisch vorgehen. Ja. Also als wir 2012 angekommen sind, haben wir einen Bekannten, den wir quasi zu dem wir den Kontakt vorher im Internet aufgestellt haben, getroffen. Er wohnt in Bandung, das ist die zweitgrößte Stadt in Indonesien, 3 Stunden entfernt von Jakarta, also auf der Hauptinsel Java. Und dann sind wir aber erstmal quasi, haben wir so gecheckt, er hat uns die Daten gegeben, wann so Punkkonzerte stattfinden. Und dann hatten wir noch 2 Wochen Zeit und sind erstmal nach Bali geflogen. Wie gesagt, Bali ist eine Urlaubsinsel, also für ganz besonders für Australier, aber auch gerne für Menschen, die surfen und so und die einen Urlaub easy haben wollen. Und dort gibt es die einzige Punkbar in Indonesien, die offiziell eine Punkbar ist, die Twice Bar in Kuta Bali, die von dem Drummer von Superman Is Dead, also die gehört dem. Die habe ich zum Beispiel auch in Australien gesehen. Mhm. Die waren auch auf Tour da. Wollen wir jetzt hier nicht spielen, ist eine blöde Blink-182-Rockabilly-Verschnitt. Gibt es viel bessere Bands, nämlich die zweite Band, die kommt jetzt eigentlich, sind Ugly Bastard, die kommen aus Denpasar, das ist die Hauptstadt von Bali und ich finde, die spielen guten Hardcore-Punk. Genau, Ugly Bastard waren das. Die haben wir in der Twice Bar gesehen, also in Kuta, Bali. Und die waren, also wie gesagt, wer in Köln wohnt, die Twice Bar ist so eine Mischung aus Sonic Ballroom und Blue Shell. Was ich immer sehr interessanter finde, also immer wenn wir, also auf Bali, ich mache da eigentlich gar keinen Urlaub mehr, aber dadurch, man landet da zwar trotzdem mal, wenn man von dieser anderen Inseln mal rüberkommt, weil man da umsteigen muss wegen dem Flughafen und dann geht man dann auch mal, ne, ist man so einen Tag mal so in der Stadt. Ich sage immer, die Twice Bar ist auch schon immer sehr interessant, also man sieht so ein bisschen, wie die Szene da so aufgebaut ist, weil oft gehe ich rein und denke so, ist das heute eine Schwulenveranstaltung ohne, also in Anführungszeichen, oder eine Männerveranstaltung? Wo sind die ganzen Frauen? Also die Szene. Das geht aber auch in Köln genauso, oder? Kann einem auch passieren, aber in Indonesien ist es wirklich im Verhältnis, also auch wenn da mal 3, 4 Frauen auf Konzerten sind, ist das schon schön. Meistens kommt mir das aber auch vor, ne, so sehr stark so quasi Anhängsel von ihrem Freund. Die haben da auch sehr früh Kinder, weil natürlich auch in religiös geprägten Gesellschaften, in denen auch nicht verhütet wird, also in denen man sich nicht mit Verhütung beschäftigt, man quasi auch, wenn man dann so seine Sexualität entdeckt, auch schnell schwanger wird. Also die Frauen bewundern mich quasi immer für meinen Lebenswandel, dass ich als Frau mit Mitte 30 quasi noch Single bin und ohne Kinder bin und machen kann, was ich will. Ich habe bis jetzt erst eine Frau getroffen, die quasi auch so leben möchte. Und auch schon 30 ist und quasi so lebt. Ja, aber ich denke mal, wenn ich jetzt da unten wäre, ich käme mal vor wie ein super, ich bin jetzt 45, ne? Wenn ich in Sonic Ballroom gehe oder so, das macht mir nichts aus, weil die sind ja alle auch so alt oder viele so alt, ne? Also es fällt nicht auf, aber ich kann mir vorstellen, dass da unten alle irgendwie so um die 18 rum sind. Also die Punk-Szene ist relativ jung da. Also so Punk gibt's und Hardcore gibt's in Indonesien ungefähr so seit den 80er Jahren. Als eigentlich die reichen Kinder zum Studieren nach Amerika geschickt wurden und sie kamen zurück mit Skateboardfahren und Punk. Und du wärst jetzt so erste Generation Punk und Hardcore und ich mit Mitte 30, also so meine Freunde und so, die ich kenne, die so alt sind wie ich, die sind erst die zweite Generation. Ich würde mich hier in Deutschland, Europa irgendwie als vierte oder fünfte Generation bezeichnen. Ja. So vom Alter her. Es ist natürlich auch sehr interessant, so auf Konzerte in einem anderen Kulturkreis auch mal zu gehen. Ich habe mich da sehr dran gewöhnt, aber auch oft fragen mich meine indonesischen Freunde, wie es mir denn so geht, quasi die einzige weiße Person auf einem Konzert zu sein. Also irgendwann gewöhnt man sich dran, aber so am Anfang, ja, aber es stimmt schon, also die Szene ist sehr jung, aber deswegen auch so sehr lebendig, also die Leute gehen, also ne, die machen immer noch gut Stimmung auf den Konzerten und das wird man auch gleich noch so ein bisschen so sehen, also ich fand Ugly Bastard, finde ich, ist wirklich noch so eine gute Band, die nächste Band, die ich mir ausgesucht habe, was mich daran stört, ein bisschen an dieser Band, die klingt halt jetzt nicht wirklich, dass man jetzt sagen würde, oh, das ist typisch irgendwie indonesisch oder sowas, ne? Ich hatte also auch das habe ich schon oft erlebt, irgendwie, dass irgendwelche aus japanisch Bands oder so, und denkst, irgendwie vielleicht ist da so ein Einfluss da, ne? Ist nie vorhanden, klingt immer wie eine englische oder wie eine amerikanische Band. Genauso, also ich denke mal, wenn man es jetzt mal so vergleicht mit dem Deutschpunk, das ist ja wirklich was Einzigartiges. Also so von musikalischen Prägung. Ja, es ist, ich bin da noch nicht so ganz drin in traditioneller indonesischer Musik und ich habe bis jetzt auf jeden Fall auch noch keine Band so gefunden, die das in Anführungsstrichen so versuchen einzufließen. Ich würde auch immer sagen, dass so, oder beziehungsweise die traditionelle indonesische Musik, die ich immer so höre, ist sehr sanft. Ja. Also so, und kann man, so könnte man sagen, so Tempelmusik, kann man wahrscheinlich schlecht einfach in so Punk und so reinbringen. Was mich manchmal eher so stört, ich hatte auch als erst überlegt, ob ich noch ein Lied suche, was auf Indonesisch gesungen wird. Findet man aber auch immer schlechter. Also die singen immer mehr Englisch, was aber auch interessant ist. Also viele sprechen Englisch, manche Menschen noch überhaupt nicht, singen aber trotzdem Englisch. Das kann man später auch manchmal so, Franzosen halt. Genau, in den Booklets und sowas sehen, dass das irgendwie nicht so hinhaut. Und ich finde das eigentlich so ein bisschen schade halt, weil ich finde, wenn man so anfängt, so sich mit mehreren Sprachen zu beschäftigen, also ich höre jetzt immer lieber auch so Punk, also mit schwedischen Texten. Also ich brauche keine englischen Texte mehr, um Musik gut zu finden. Ich übersetze eh nicht. Also da heißt mir scheißegal. Gut, ich meine, ich spreche fließend Englisch, also da hätte ich noch irgendwie so einen Bezug zu. Aber ich finde so, viele sagen ja erstmal so, oh, das hört sich irgendwie komisch an oder sowas, weil ne, unser Ohr ist irgendwie, ist so diese typischen Sprachen wie Spanisch, Französisch, Englisch irgendwie gewöhnt. Und ich meine, es hat natürlich auch so ein bisschen so ein Interesse, weil es kommen immer mehr indonesische Bands nach Europa. Und zum Beispiel die nächste Band auch, Keras Kepala, die ich so live ziemlich gelungen finde und was die so auf Platte abliefern, es dauert auch nicht so lange, das können wir jetzt gleich mal auschecken. Ja, aber sie könnten auch irgendwie eine Band aus Mülheim, Köln-Mülheim sein. Ne? Unter der Mülheimer Brücke. Ja, irgendwie. Ja. Genau, auch eine Band, die so aus Bandung kommt. Ja, also da ziemlich abgefeiert wird. Die waren auch schon in Deutschland auf Tour. Die haben auch schon im Sonic Ballroom gespielt. Das weiß ich auch. Genau, was kann man dazu sagen? Also die Punk-Szene oder Hardcore-Szene ist so sehr vielfältig. Auch von den Menschen, die da quasi sowohl in den Bands spielen, als auch auf Konzerte gehen. Die haben so eine sehr große Affinität zu Crust und Grindcore. Die mögen quasi Geknüppel. Wie sieht so ein typisches Konzert auf in Indonesien aus? Also spielen irgendwie 20 Bands. Es gibt aber auch nur quasi zwei Gitarren, ein Bass, Schlagzeug. Deswegen ist meistens die Band, die besser ist, spielt nicht am Ende, weil sonst ist ja das ganze Equipment Schrott. War nämlich auch sehr interessant, also als wir, kommen wir eigentlich nochmal zurück zu Bali gehen, als wir da waren, war eine Band aus Deutschland auch unterwegs, die Speichelbräus. Müssen wir nicht spielen, müssen wir nicht erwähnen. Das ist so eine Band, die ist, glaube ich, 13 Jahre auf Tour. Ja, ja, die machen, glaube ich, nichts anderes, aus wie ins Ausland fahren und irgendwo zu spielen. Ne? Da könnte ich auch schon fast was Böse zu sagen. Also die hatten da kannst du wirklich irgendwie, nimmst irgendeinen Flyer, wo ein Festival ist, irgendwo in Kasachstan, da spielen die Speichelbräus. Ne? Also sehr problematisch fand ich wirklich. Also wenn man sich schon deren Tourplan angeguckt hat, da kommen dann so Orte wie Pattaya, also der einfach der Sex-Tourismusort in Thailand schlechthin. Als wir dann danach im Anführungsstrichen so ein bisschen nachrecherchiert haben, haben die im Endeffekt auch in einer Bar voll mit Sexarbeiterinnen gespielt. Und die haben halt in Pattaya gespielt, weil eine Person aus der Band so gerne da seinen Urlaub macht. Ich sag ja immer so, die Definitionen von Punk gehen ja immer sehr weit auseinander. Wir hatten eigentlich Glück, dass wir eine andere Band aus Deutschland getroffen haben, die zwar, die auch unterwegs waren, jetzt nicht an dem Abend gespielt haben. Das waren Kami Ada aus Berlin. So eine, auch so eine Hardcore-Band, Hardcore-Punk-Band mit einer Sängerin. Deren Bassist kommt auch aus Indonesien, wohnt aber in Berlin. Und die waren halt, also die haben alles mitgenommen. Also die waren von Sumatra bis etc., also von 24 Stunden Busfahrten, aussteigen, spielen, 24 Stunden weiterfahren. Mhm. Die waren echt platt, als wir die getroffen haben. Die waren dann reif für mal ein bisschen Strand. Und mit denen sind wir aber dann auch so quasi so parallel einfach so weitergereist. So teilweise war das auch einfach, weil sie immer gespielt haben. Also wir hatten quasi von unserem Kumpel so ein Schedule bekommen, so wo wir halt so hinfahren können. Der hat uns dann auch später, ist der auch dazugekommen. Sind wir dann, das nächste Konzert war in Yogyakarta, auch wieder auf Java. Ist so eine Studentenstadt, auch so eine sehr angenehme Stadt. Also da könnte man, wenn man länger in Indonesien sein muss, weil man ein Auslandssemester macht oder die Sprache lernen möchte oder so, dann würde ich die Stadt auf jeden Fall bevorzugen. Und wie sieht es da aus? Weil du gemeint hast, die Punk-Szene ist ziemlich groß in Indonesien. Ist die auch gut vernetzt? Ja, also mein Kumpel kennt irgendwie alle. Also ich habe noch nie in Anführungsstrichen so einfach gereist, also dass wir, wenn wir auf Java sind, eigentlich immer bei Leuten schlafen, also die Gastfreundschaft ist da unglaublich. Zusätzlich, also die kennen sich irgendwie alle. Es ist auch ein Land, also was so schon so sehr modern ist, also da hat eigentlich jeder ein Smartphone und da wird die ganze Zeit, sage ich ja schon fast, das Problem, also man kriegt die Handys aus den Händen von seinen Freunden nicht mehr raus. Ja. Also da wird nur noch WhatsApp, die sind alle bei Twitter, wobei ne, auch da gibt es auch noch viele soziale Bewegungen, so die sich dann über Twitter und sowas informieren, austauschen. Auch wenn es eine Demokratie ist, es war ja früher eine Militärdiktatur, dass da immer noch auch viele Demonstrationen gegen Korruption sind, aber auch zum Beispiel, wenn man Konzerte veranstaltet, das ist halt ein bisschen anders. Also man muss halt einen Laden mieten und muss dann halt vorher bei der Polizei Geld bezahlen, dass die Veranstaltung nicht abbrechen. Aber es könnte passieren, dass es doch abgebrochen wird, also muss man sich per Twitter austauschen, dass jetzt die Bullen auf dem Weg sind. Aha. Ja. Und dann waren wir, also Yogyakarta, auch ein interessantes Konzert, war halt in einem Proberaum. Ich weiß nicht, wer mit mir bei Facebook befreundet ist, der weiß dann, woher mein Titelbild herkommt, weil da mussten wir nämlich alle die Schuhe ausziehen, bevor wir reingehen. Was auch ein sehr witziges Bild ist, weil da quasi von Flipflops bis Chucks bis Vans bis Springerstiefel alles draußen rumliegt. Weil, wenn du in einem Land lebst, was in den Tropen ist, wo es im Durchschnitt, sagen wir mal, einfach mal 36 Grad ist, aber du möchtest gerne auch sowas wie so ein Punk-Kodex aufrechterhalten, dann läufst du auch mal mit Bomberjacke und Springerstiefeln rum. Und eigentlich machen die sich immer sehr lustig über uns Punk-Traveler. Es gibt nämlich wirklich diesen Begriff Punk-Traveler. Ja. Es kommen sehr, sehr viele Europäer quasi nach Indonesien und machen dieses Punk-Travel, ne? Urlaub und immer wieder Punk-Szene. Ich war ja auch mal vor 16 Jahren in Süd... Thailand. Thailand, ja. Ja, und habe ich da auch Punks getroffen und die hatten dann auch wirklich original Chucks, Docks an. Ja, ne? und Lederjacken, schön. Ich habe, 100% Luftfeuchtigkeit und die laufen da mit Docks rum. Guck mal, da sehe ich gerade was. Der Hoshi fragt, laut Wikipedia sind Punks in Teilen Indonesien staatlicher Repression und Verfolgung durch ultrakonservative Gruppen ausgesetzt. Das habe ich beobachtet. Ich würde das ganz gerne später nochmal besprechen. Mhm. Oder wir haben auch besprochen, falls wir heute nicht mehr durchkommen, dann komme ich nochmal in ein paar Wochen wieder. Genau. Und werde mich dazu äußern. Also es ist, also ich habe Kontakt zu diesen Menschen, zu diesen Punks in Arche, die in diesem Bootcamp waren. Und bin quasi gerade informiert über ein Frauenkollektiv, auch in Yogyakarta, also die Stadt, über der wir gerade reden. Ja, mal eine kurze Frage. Hat es jetzt was gebracht, das Bootcamp? Sind es jetzt alles wieder treue Staatsbürger geworden? Nee, aber vorsichtiger halt, ne? Vorsichtiger halt. Ah, ja. Virus und so hatten die jetzt nicht mehr. Ja. Genau, und auch nochmal ganz aktuell. Letzte Woche ist das erste Ladyfest, was in Indonesien stattgefunden hat. Also ein Fest, wo sich quasi Frauen aus der DIY-Szene vernetzen, organisieren, austauschen, ist von Fundamentalisten und der Polizei gestürmt worden. Weil sie zu wenig Schmiergeld bezahlt haben, vielleicht? Nee, weil solche Frauen eine Schande sind. Ja. Also, ja. Da werde ich auch noch mal ein bisschen mehr. Also, ich bin immer auf dieser Seite, die posten viel dazu. Ja. Also, genau, es hört sich immer alles so toll an, ne, wenn man da ist. Man ist so sehr, eigentlich so sehr geflecht und findet das so aufregend und freut sich auch so. Aber das Leben in Indonesien ist generell sehr hart. Also die ungefähr 80% der Bevölkerung ist nicht in festangestellten Verhältnissen. Also quasi leben von einem Tag zu dem anderen. Und man ist immer noch, auch wenn es eine staatliche Demokratie ist, der neue Präsident, ne, Joko Widodo, hört ja auch Metal, hat ihn aber nicht davon abgehalten, weiterhin die Todesstrafe durchzuführen. Das ist ein Land, was sehr hart gegen Drogen vorgeht. Gerade wenn man Metal hört, eine Todesstrafe passt ja eigentlich auch, ne? Der ist Metal. Es war nämlich wirklich so, letztes Jahr wurden, wobei Indonesien ist jetzt im Verhältnis zu anderen Ländern, Iran, China, die Vereinigten Staaten, schon noch weit hinten, aber es wurden jetzt so in den letzten zwei Jahren oder letztes Jahr sogar 14 Menschen hingerichtet, die im organisierten Drogenschmuggel waren. Und da hat sich zum Beispiel auch eine Band wie Napalm Death an den Präsidenten gewidmet, dass man doch diese Menschen quasi begnadet und wenigstens in lebenslange Haftstrafen etc. umwandelt. Also mal ein Joint rauchen und erwischt werden könnte auch mal so 8 Jahre Knast bedeuten, was ich in einem indonesischen, was sich in einem indonesischen Knast wahrscheinlich wie 20 Jahre anfühlt. Ja. Genau, halt, viele Sachen sind halt generell verboten, wie Trinken auf der Straße, auch wenn ich mit meinem wie in Amerika, wie in den USA. Wenn ich mit meinem Kumpel unterwegs bin, dann ist es auch so, dass wir nicht, also teilweise nicht gemeinsam in einem Hotelzimmer schlafen können, auch wenn wir schon immer anfragen für getrennte Betten. Weil er nicht verheiratet seid. Weil wir nicht verheiratet sind. Aber das kann man doch, also das habe ich auch irgendwie in anderen muslimischen Ländern so erlebt. Da habe ich dann gesagt, wir sind verheiratet. Bei uns ist halt üblich, dass jeder einen anderen Nachnamen hat. Bei uns ist es das Problem. Weil es steht ja nicht drin im Ausweis, dass man verheiratet ist. Mit mir und meinem Kumpel ist es das Problem, dass wir halt immer für getrennte Betten anfragen, was wir jetzt nicht mehr machen. Das kann man ja machen als Pärchen. Naja, also das macht die schon, genau. Also eher machen wir das jetzt so, dass wir für ein gemeinsames Bett anfragen und mein Kumpel dann, wenn ich alleine im Bett schlafen möchte, auf dem Boden schläft oder so. Ja. Ja, dann merkt man auf einmal nochmal, wie viel Freiheiten man doch hier auch so hat. Also zum Beispiel zusammenziehen, wenn man nicht verheiratet ist, ist ein No-Go. Also es ist zwar jetzt irgendwie vom Staat nicht verboten, aber Vermieter rücken dann den Mietvertrag nicht raus. Das war in den 60ern oder den 70ern in Deutschland auch noch so. Das gab das Verkupplungsgesetz irgendwie. Also man durfte keine WGs als Vermieter zulassen, weil dann verkuppelt man ja, Männlein und Weiblein. Und dann ist man sowas wie ein Zuhälter. Genau. Ich meine, generell ist es auch nochmal eine andere Gesellschaft. Also wer nicht verheiratet ist, der lebt so lange bei seinen Eltern, bis er heiratet. Und wer ausbrechen möchte, hat dann vielleicht doch das Glück, einen Studienplatz zu ergattern und kann deswegen wegziehen. Ja, also die Punk-Szene ist dann schon eher so, nicht so Unterschicht, sondern schon so Mittelschicht, studententechnisch. Genau, wollte ich eben drauf eingehen. Also es ist sehr unterschiedlich. Ja. Also es gibt sehr, sehr viele Straßenpunks, also die dann auch mit so kleinen Gitarren rumrennen und wenn du auf mit dem Bus losfährst, dann kommen die immer in den Bus rein und dann singen die immer ein Lied, damit du eine gute Reise hast. Genau, und wollte ich gerade sagen, so als wir in Yogyakarta halt auf diesem Konzert waren, es geht da schon anders ab, also von teilweise mit Prügeleien, auch dass man den Nietengürtel auszieht, den sich um die Hand wickelt und so, ne, wo man, was man ja hier überhaupt nicht gewohnt ist und eigentlich schon fast so dich da einmischen will, so hey, lass das mal. Dann waren wir später auf einem Grindcore-Festival. Und da merkte man, da ist halt die Mittelschicht am Start oder die Elite-Kids. Also da hatten die, da hatte natürlich jeder sein eigenes Instrument. Das ist da sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und auch innerhalb der Szene erzählen mir auch so Freunde, dass zum Beispiel so in der DIY-Szene aktiv sind. Die haben zwar auch so Mittelstands-Hardcore-Kids-Freunde, aber da wird auch schon manchmal drauf geachtet, ob man sich jetzt grüßt oder nicht. Also von den privilegierteren Kids so, dass die quasi nicht zugeben wollen, dass die eigentlich auch da diese Punks oder sowas kennen. Ja, also ganz anders als hier. Wobei ich mal sagen muss, also hier gibt es ja auch Szenen, die so parallel laufen. Also ich finde das, was so im Underground, weiß ich nicht, freitags bei unserem Disco-Mosch losgeht, das interessiert mich ja auch in keinster Weise. Aber ja, da ist eigentlich alles vertreten. Es ist auch gerade also spielen auch viele internationale Bands immer mehr da, so aus dem Weg, wenn die so in Australien, Neuseeland spielen. Zum Beispiel, als wir da waren, haben Tragedy da gespielt. Die nehmen dann halt nochmal Jakarta, Bandung mit, meistens nochmal Singapur, Kuala Lumpur und gehen dann halt nochmal nach Bangkok und fliegen dann halt nach Hause. Habe ich auch gesehen, Kailisa, also das ist auch so Sludge Metal und sowas, das ist da auch immer beliebter. Preise sind so in Anführungsstrichen für unsere Verhältnisse günstig. So ein Ticket kostet dann da so 12 € oder sowas, beziehungsweise bei Tragedy gab es da so eine große Diskussion, weil die schon Geldforderungen gestellt haben. Die sind dann da sehr kreativ, also die haben dann halt quasi T-Shirts hergestellt, die man halt kaufen konnte, um das halt zu finanzieren. Das Konzert war quasi an sich kostenlos, aber es stand halt diese Geldforderung zum Beispiel von Tragedy an, was auch viele in der Szene so auch gesagt hat, so ich würde die gerne sehen, aber eigentlich nicht unter solchen Bedingungen halt. Ne? Aber sonst sind Konzerte eigentlich kostenlos, auch weil man kein Geld mit sowas verdienen darf und es wird dann halt eine Spendendose umgegeben, beziehungsweise die Menschen vor Ort stellen einfach unwahrscheinlich viele Sachen her, also Merch und so. Ich komme immer quasi mit so einem ganzen Haufen voll mit irgendwelchen bedruckten Beuteln, irgendwelchen kleinen Täschchen, teilweise auch falsch bedruckt mit und sowas. Sehr, sehr beliebt sind da auch übrigens immer so T-Shirt-Mash-Ups. Also man kann ganz gut mal irgendwo an irgendeinem Stand auf einem Markt ein T-Shirt sehen mit einem Exploited-Schädel, aber oben steht Sex Pistols. Ja, geil. Und die Leute checken es gar nicht. Die sagen immer so, kauft mir die Dinger und gebt die mir. Übrigens, uns fehlt noch ein Lied, ne? Es fehlt immer noch Dom 65. Ja, das ist doch kein Problem. Wir sind ja immer noch in Jakarta. Ja. In Jogjakarta. Warte mal hier. No. Was ein Lied hieß es? No Ticket to Jakarta. Okay. Nummer 7. Ja. Genau, das ist eine Band, die, aus Jogja kommt, also Jogjakarta. Sollen wir da schon reinhören? Können wir machen, Können wir machen, ne? Ja. Spielen, sag ich mal, so ganz klassischen Punk. Oh, Ja. Ah, der Rüdi hat noch eine Band auf seinem Computer aus Indonesien, die ich gar nicht kenne. Ja, eine Skinhead-Band. Ja, warte mal, ich suche mal ein kurzes Lied raus. Ja, die sind nämlich auch, kann ich gleich danach, soll man es direkt anhören oder sollen wir mal kurz über so Skinhead und Oi in Indonesien reden? Ja, das reden? Können wir danach machen, also ja, können genau. wir davor machen, ja. Davor, okay. Mal, ich überlege gerade, was wir hier spielen, ne? Jack Meyer. Mhm. Ich habe mal nämlich, das ist irgendein holländisches Label. Ja. So sehen die Buben aus hier. Hör mal. Also ich habe auch noch zu Hause, hätte ich ja, auch noch so Platten. Ja. Also das ist halt die Sache, wenn du Menschen besuchst, dann kriegst du immer sehr viel geschenkt. Also, ja. Also so Platten und so habe ich auch, die hört man dann die zu Hause. Jetzt und, hören. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht interessiert es ja die Leute. Lass uns doch mal gleich überraschen. Wenn ich halt die ganze Zeit irgendwie, immer wenn sie was Neues rausgebracht haben, dann kriege ich was geschickt. Und dann habe ich gedacht, scheiße, vielleicht ist es ja eine indonesische Nazi-Band oder was, keine Ahnung. Das gibt ja alles Mögliche. Ja, ja, es gab diesen Bericht bei der Weiß über malaysische Nazis. Und ich habe auch ein Buch, es gibt ein Buch, das heißt Nazi Goreng. Das hat ein Italiener geschrieben. Also meine Freunde in Indonesien, also es gibt natürlich Rassismus in Indonesien bezüglich, also Indonesien ist kein Einwanderungsland, es gibt eine chinesische Gruppe. Mhm. Da ist der Rassismus eher bezüglich auf die wie würde man die Skala der Hautfarbe bezogen. Also zum Beispiel, es gibt eine Insel, Papua. Mhm. Da sind die Menschen sehr dunkel. Man sieht auch so in dem Sinne, so, die ist auch schon mehr so in diesem polynesischen Bereich Richtung Australien und so. Und da ist es zum Beispiel, wenn Fußballspiele stattfinden und es gehen Fußballspieler aus Papua aufs Feld, dann ist es wirklich noch so, dass die Affen rufen und Affengeräusche machen. Und ein Freund von mir, der von den Molukken kommt, der auch dunkel ist, sehr dunkel ist quasi im Prinzip, hat mir auch immer sehr viel so über seine Rassismuserfahrungen erzählt. Und ich finde es immer sehr erschreckend, dass wenn ich halt natürlich dahin komme, so finden die Menschen mich wunderschön, weil ich so eine weiße Haut habe. Mhm. Und es ist für mich immer sehr schwer zu erklären, dass es ja im Endeffekt, es gibt ja nicht ein Merkmal, was schön, also besonders schön ist, sondern so. Und es führt wirklich dazu, dass teilweise auch so innerhalb von Familien, dadurch, dass die verschiedenen Volksgruppen, quasi ursprünglichen Volksgruppen, auch zum Glück sich schon, also da nicht so fest sind, also es gibt da quasi auch Mischehen. Das kann aber auch mal passieren, dass man genauso wie mein Kumpel relativ dunkel ist und sein Bruder ist ganz hell. Und ich habe sowas auch schon mal so in anderen Kontexten erlebt, dass die Person, die dann dunkler war, wirklich gesagt hat, guck mal hier und wie hässlich. Und es gibt da, aber das hat man ja überall in Asien, diese Cremes mit der Bleiche. Ja, mit dem Wasserstoffperoxid. Mhm. Gibt es auch in Afrika, ne? Schrecklich, ja. Und auch wenn ich mir wenn ich mir das Fernsehen da halt mal angucke, da haben wirklich die Moderatorinnen quasi weißere Haut als ich und blaue Augen. Ja. Und ich finde, das wäre der erste Schritt, dass man, wenn man mal da länger ist, dass man da mal irgendeinen Modedesigner oder eine Modedesignerin finden muss, die mal dunkle Models nimmt. Also dunkle oder Role Models halt. Also es gibt wenig Menschen quasi, die da sehr dunkel sind. Ja, die stehen vielleicht auf das Exotische, das was halt das nicht so gewöhnlich ist. Ne? Und es ist halt für die nicht gewöhnlich und deshalb ist es halt interessant. Man darf es ja auch schön finden, aber es heißt ja nicht, dass man sich selber deswegen hässlich findet. Ich sage ja auch immer so, zum Beispiel finde ich so... Ne, aber bei uns rennen sie alle ins Solarium ne? und denken, wenn man blass ist, dann sieht man krank aus. Ne? Und deshalb müssen alle braun gebrannt sein. Ne? Das ist ja auch sowas. Mhm. Also es ist immer das, was man nicht hat, ne? Ja. Denke ich mal. Ist natürlich auch so, Indonesien ist natürlich auch so ein Land, was sich natürlich immer mehr so westlich prägt, dadurch halt auch westliche Filme guckt etc. und quasi da auch so einen Anschluss finden will. Und machen wir ja nicht anders, ne? Mit den ganzen Hollywood-Streifen. Ja, genau. Und dadurch natürlich auch von solchen Bildern geprägt ist. Mhm. Wie soll man halt aussehen? Also es gibt da halt auch im Verhältnis auch so Menschen, die da quasi so gerade so im Fernsehen und sowas beliebt sind, sind teilweise auch Menschen, ist ja auch so der, also könnte man sagen, aufgrund der ehemaligen Kolonie, da sind auch viele Indonesier nach Holland gegangen noch, auch gerade wegen der Diktaturherrschaft. Und daraus sind dann halt quasi, ich finde dieses Wort immer Mischehe so schrecklich. Das ist ja immer das, was die NPD verbieten will und so. Also haben quasi dann weiße Partner gehabt. Und, und die Kinder, die aus solchen Ehen entstanden sind, sind sehr, sehr, sehr beliebt. Das ist so oft so für die da so das Schönheitsideal, so ein Mix aus beiden halt. Also dass man so, also Indonesier sind auch sehr stolz, also ich habe zum Beispiel auch eine Platte zu Hause, die Texte hier, also wenn man das hier singen würde, also wo man denken würde so, das geht überhaupt nicht. Ich habe auch immer, also auch wenn mich Menschen so ansprechen, so, ne, you're a strong woman, you're proud, ich meine, die checken schon immer mehr, dass wir dann so das Wort Stolz vielleicht nicht so gerne benutzen, so in so einem, weil ich sage immer so, ich bin so privilegiert, worauf soll ich stolz sein? Auf ein Bildungssystem, was quasi zwar auch nicht immer fair ist, aber mir trotzdem die Möglichkeit gegeben hat, als ein Arbeiterkind, als eine Frau zu hohen Bildungsabschlüssen zu kommen. Ja, aber das jemand zu erklären, das dauert ja schon ein bisschen länger, ne? Also interessant ist ja auch, ich habe einen sozialen Beruf und viele haben keine Vorstellung davon, was ich mache. Die Punks wissen das immer mehr, weil natürlich Punk-Traveler oft auch so wie ne, in unserem Kontext ja oft in sozialen Berufen arbeiten. Aber wenn man erstmal so erzählt, so dass es hier quasi auch, also dass es hier Organisationsformen gibt oder Wohnformen halt für Menschen mit Behinderung, dass sie selbstständig sind, dass man als Mensch mit einer psychischen Erkrankung nicht zu Hause weggesperrt wird, sondern im Rahmen von Inklusion gegeben, also im besten Fall den größtmöglichen Zugang in die Gesellschaft hat, wobei das ja auch nicht immer funktioniert, das ist für die in Anführungsstrichen noch so Neuland. Deswegen finde ich es ja auch sehr gut, dass es da diesen Austausch gibt, weil es gibt ja so Sachen, ich finde so, ne, man merkt so die Globalisierung oder auch so Kapitalismus, was der da auch teilweise für Spuren hinterlässt, aber generell gibt es ja auch trotzdem so diesen Austausch zu gucken, so was nehme ich mit, also ich konsumiere zum Beispiel viel weniger, seitdem ich reise, weil ich merke so, also erstmal Konsum macht nicht glücklich und auch die Arbeitsbedingungen da, die Menschen haben und irgendwie ist das alles nicht so fair, was wir hier machen. Andererseits finde ich es auch gut, Menschen zu sagen, hey, ihr könnt mal für ein bisschen mehr kämpfen, zum Beispiel, dass Schule kostenlos ist. Viele Menschen gehen in Indonesien nicht zur Schule, weil sie Geld kostet. Also auch Grundschule. Also deswegen gibt es immer noch Menschen, auch junge Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können. Und was hast du dann für eine Perspektive, gerade in einem Land, was sich so entwickelt halt? Also es ist auch ne, so, ich finde es auch so, wenn man so reist, finde ich, sollte man nicht nur, das ist ja so, was ich so an so einem Bali-Tourismus so kritisiere, also man fährt quasi in so einen Touristenort, der eigentlich voll mit touristischen Angeboten ist, also hatte ja auch schon eben einer geschrieben quasi, auf Bali gibt es nur deutsche Küche, da gibt es auch deutsches Bier und im Endeffekt, da gibt es, da ist nicht mehr wirklich viel, beziehungsweise da kriegt man nicht mal wirklich viel mit, was in diesem Land zum Beispiel auch schief läuft. Und das Schlimme ist ja auch, wenn man nur touristisch unterwegs ist, man hat überhaupt keinen Kontakt zu Menschen, die außerhalb von Tourismus arbeiten und kriegt so eigentlich gar nicht das Leben quasi mit, wie das eigentlich in diesem Land ist. Wobei viele das wahrscheinlich auch in ihrem Urlaub nicht wollen oder denen ist es wahrscheinlich auch hier scheißegal, ne, wie es hier teilweise ist. Ich denke mal, die meisten Leute, die nach Bali in Urlaub fliegen, die haben hier irgendwie einen Arsch voll Arbeit und verdienen einen Haufen Geld, wissen nicht, wohin mit dem Geld, weil sie zu wenig Zeit haben, das Geld auszugeben. Dann sagen sie so, jetzt hau ich mal alles auf die Kacke und jetzt fahre ich da mal hin irgendwo weit weg. Ich meine, Bali, dann lasse ich mal das Hirn baumeln und dann ist alles gut. Und ich denke mal, in Bali kann man nicht viel kaputt machen. Ja, also Bali ist halt auch... Es ist ja nicht so, dass du irgendwelche indigenen Kulturen zerstörst. Ja, es gibt da immer noch Menschen, die da sehr traditionell leben. Also man könnte auch sagen, Bali ist so das meist das westlichste Land oder westlichste oder Insel. Wie groß sind Bali eigentlich? Ich weiß nicht, ich glaube, du fährst mit dem Roller 3 Tage einmal rum. 3 Tage? Wenn überhaupt, ist klein. Ja, das ist ja ist ja dann groß. 3 Tage. Also ich glaube, wenn du in der Mitte, so wenn du in Ubud bist, das ist so eine Stadt in der Mitte, ich glaube, du fährst so 1,5 Stunden nach oben, 1,5 Stunden nach oben. Ja, du fährst ja mit dem Roller auf so Pisten. Ich glaube, im Auto kannst du es an einem Tag rumfahren, wenn du durchpäst. Also. Also Bali ist halt so Surfsport der Welt. Also es ist halt so einer der besten Wellen. Was nicht heißt, also es gibt ja auch immer noch mal Menschen, die sich da trotzdem engagieren. Ich bin ja Surfer, scheiße. Ich habe auch keinen Bezug zu Surfen. Also Köln gibt es ja auch eine große Surfer-Community, auch in meinem Freundeskreis, wo ich immer denke so, ach. Was surfen die denn? Im Internet oder was? Ja, dann muss man halt jeden Urlaub nutzen, um nach Bali zu fahren, auch mal 10 Tage oder so, was ich ja auch immer so bedenklich finde. Ich meine, ne, das ist ja auch mal so mein... Ich verstehe auch nicht, dass es hier Läden gibt, wo man ein Surfbrett kaufen kann. Also ich meine, kaufst du hier in Köln ein Surfbrett und bringst es dann mit dem Flugzeug dann irgendwo hin, wo es die Dinger irgendwie am Strand zu kaufen gibt. Naja, es geht ja schon auch gut, das ist, glaube ich, so ein bisschen so Equipment. Also ich gehe ja auch klettern oder sowas, wo ich auch sage, ich brauche auch einen Gurt, der mir passt und der passt mir halt besser als die Firma und so. Hier kann man ja auch am Fühlinger See ein bisschen paddeln, ne, nochmal ein bisschen fit werden, dass man die Wellen kriegt und so. Kann man surfen? Nee, die surfen nicht, sondern die liegen mit dem Bauch drauf und paddeln so mit den Händen, damit die Welle kriegen. Ach. Ich finde ja da eher noch fast bedenklich, also man kann ja auch in Frankreich surfen, so diesen, ich fliege mal für eine Woche nach Bali, um das zu surfen. Also ich habe ja auch schon, ne, ich fliege so 1 bis 2 Mal im Jahr nach Indonesien, immer kämpfe mit meinem Arbeitgeber, meinem alles rauszuholen an Überstunden, Urlaub etc., dass ich da wenigstens irgendwie 4 Wochen hinfliegen kann, weil natürlich auch fliegen ja einen großen Einfluss quasi auf unser Klima hat, auch wenn das manche Menschen bestreiten. Ja, also wenn man überlegt, so wie viel Flieger gerade so jeden Tag hochgehen und auch teilweise auch einfach von Strecken. Ich glaube, es gibt einen Flieger, der fliegt von Köln nach Amsterdam. Ja, es ist irgendwie so, wenn ich jetzt, da ich ja nicht Auto fahre, ist meine CO2-Bilanz ist damit kaputt gemacht, wenn ich einmal im Jahr irgendwie einen Langstreckenflug mache. Das ist so schlimm, wie wenn ich ein Jahr lang Auto fahre, irgendwie zur Arbeit. Ja, aber im Idealfall würde man nicht fliegen und nicht Auto fahren. Ne? Genau. Es ist, ich finde so für mich, ich finde es auch immer schwierig und gucke immer so, was habe ich so für einen Impact. Ich mache auch noch andere Arten von Urlaub in Indonesien. Ich bin immer in Sumatra, im Dschungel. Die lachen sich immer über mich kaputt, dass ich da quasi mich in dem Fluss nicht mit Seife wasche, dass ich immer fordere, dass wir allen Müll mitnehmen, dass ich quasi sowas wie, weil die alle rauchen ja so viel, dass ich da quasi sowas wie so Aschenbecherboxen mitbringe, dass wir unsere Kippen halt und sowas mitnehmen. Die werden da auch besser, weil die merken, wenn du in den Dschungel gehst, dann möchtest du keine Müllhalden vorfinden. Nebendran waschen sie ihre Goldklumpen mit Quecksilber aus, oder wie? Ja, das habe ich noch nicht beobachtet, aber so vom Prinzip, also ich sage mal so, von Fäkalien ablassen in einen fließenden Fluss, wo ich sage, auch schön, dass wir da ja morgen auch, dass es unsere Wasserquelle ist, da ist in Anführungsstrichen nicht so das Bewusstsein, wobei ich immer sage, ich glaube, dass die Menschen, die dort leben, also generell, wenn man sieht, wie die konsumieren, also wie wenig die konsumieren, wie viel die teilen, wie viel die reparieren, auf jeden Fall, ich glaube, dass deren Impact auf unser Klima wahrscheinlich 5% von dem ist, was wir einfach hier haben. Also wenn man überlegt, was wir, ne, dass man quasi, also da ist es auch zum Beispiel, es gibt auch Menschen, die Computer haben und dann sitzen da 6 Menschen vor. Während man hier irgendwie einen Computer, ein Smartphone, ein Handy hat und so, ne, alles so Sachen, also es wird auch alles ewig genutzt, wie gesagt, es wird auch repariert. Die meisten Menschen haben zwar ein Moped oder sowas, einen Roller, verfügen, aber sonst, das ist dann eigentlich, sind wir immer noch die, also wir die, ne, so, die da eigentlich einen viel größeren Einfluss auf die Umwelt haben als die Locals. Ja. Die ja zum Beispiel auch in den Dschungel mit uns gehen und dann ihren Müll da lassen, weil wir mit denen in den Dschungel gehen wollen. Und wenn ich dann als Touristin quasi das nicht einfordere, dass wir so diesen Ort so stark wie möglich unbelastet lassen, bin ich ja eigentlich die Person, die das verursacht. Weil die Guides würden ja nicht einfach so in den Dschungel gehen, die haben ja Besseres zu tun. Zum Beispiel auch ein interessantes Phänomen. Ich bin immer überrascht, wie viele Menschen in Indonesien schlafen. Immer. Immer wenn es nichts zu tun gibt, wird geschlafen. Und es gibt sogar so einen Blog im Internet, der gibt es auch über irgendwie schlafende Menschen in Asien generell. Ich gucke es auf die Uhr, ne? Müssen wir weitermachen. Nee, ich gucke nicht auf die Uhr, ich gucke einfach nur, Genau, ist auch eine sehr, sehr, sehr relaxed trotzdem immer. Ja. Ist natürlich auch sehr heiß, ne? Dann machst du auch mittags nichts. Tagsüber wird es bis zu 40 Grad. Ist in südlichen Ländern ja so üblich. Ja, ne? Genau. Steht man früh auf. Ja. Oder auch, weil man ja in Anführungsstrichen Tagelöhner ist, steht man mittags auf, holt sein Handy raus, gammelt ein bisschen rum. Ist manchmal ja, sage ich auch so, ich finde ja diesen Lifestyle hier immer ein bisschen zu hektisch. Mir ist der in Indonesien, war der mir teilweise manchmal ein bisschen zu uninspiriert. Ne? Deswegen ist so meine Intention auch wieder so ein bisschen mehr, mich mit Leuten zu vernetzen, die so aktivistisch unterwegs sind. Deswegen auch noch mal ein bisschen mehr die Sprache lernen, um halt einfach doch mehr an die Leute ranzukommen. Ja. Genau, so Thema Aktivismus, dann können wir einfach weitergehen. Ich bin ja so in der DIY-Szene, so in Köln verwickelt, wir gehen jetzt eigentlich weg von Indonesien. Wenn wir mehr sprechen wollen, müssen wir uns nochmal treffen. Und habe mir jetzt als nächstes die Band Schwach aus Berlin ausgesucht. Das ist nämlich so die Sache, der Drummer, beziehungsweise nein, der Sänger von Schwach, der Tobi, der ist Drummer von Kamiada gewesen, die wir getroffen haben, als wir auf Bali waren und die dann auch immer wieder Konzerte gespielt haben, quasi, wo wir auch waren. Genau, mit Kamiada, mit seiner alten Band, da war er Drummer. Ja. Ganz, ganz böse, die haben den am Strand ohne Sonnencreme schlafen lassen. Der Arme, das ist immer dieses, man hat so dieses Bild, man fährt in warme Länder und so, sieht irgendwie aufgedunsene, verbrannte Touristen halt, ne? Also wenn man Freunde hat und so, die einen aufwecken oder zudecken oder eincremen, dann würde das nicht passieren. Genau, der hat jetzt, also Kamiada haben sich zwischenzeitlich aufgelöst, der hat eine neue Band, Schwach. Finde ich ganz gut, haben auch schon im Sonic und so gespielt. Kleider machen Leute. Legt das zu! Ja, hier ist immer noch Pogo Radio beim Mutterfunk und neben mir sitzt die Pia und ja, und erzählt aus Indonesien. Genau. Von der Indonesien-Punk- und Hardcore-Szene. Ich würde mal ganz gerne den Puh fragen. Puh, hast du noch irgendwie so einen Wunsch, was, den ich dir erfüllen kann? Also so jetzt hier... Nee, ich glaube, der will einfach nur... Der Puh, der ist jetzt hier gerade im Chat bei Punkrockers Radio und ich glaube, der will einfach nur ein bisschen trollen. Genau, der findet das nämlich ganz langweilig, was wir hier erzählen. Dabei. Aber trotzdem hört er immer noch zu, ne? Ja, ist nämlich eigentlich höchst spannend. Ja, 50 Minuten hört vielleicht, er immer noch zu. Vielleicht ist der Puh einfach nur neidisch, weil der nämlich Urlaub auf Palma de Mallorca macht, was ja das Äquivalent für uns ist zu Kuta Bali in Indonesien, auf Bali. Ja, Puh, frag doch mal noch was. Vielleicht mache ich doch noch das interessante Thema auf mit Banda Aceh, Punks, Bootcamp. Genau. 2012 wurde eine Gruppe ungefähr von 60 Punks verhaftet. Das ist ja schon mal eine Masse, ne? 60 das ist eine Punks? Masse, genau. Ja. Banda Aceh hat ungefähr 400.000 Einwohner, ist jetzt auch nicht und so eine kleine Stadt. Und die wurden jetzt nach dem Aussehen wahrscheinlich ausgesucht, ja, weil die oder? Iros hatten uns halt. Ne? Die sind dann natürlich auch schon bekannt bei der Polizei. Also die hängen natürlich auch so rum und so. Also natürlich, ja. Die wurden verhaftet, denen wurden die Haare rasiert. Dann wurden die 2 Wochen in ein Bootcamp, also in ein Umerziehungslager gesteckt, um mal wieder auf Spur zu kommen. Da wurde viel drüber. Da muss man auch dazu sagen, die waren auch relativ jung, ne? Das ja, jetzt, ja, da war der, also da, ich glaube, da ging es von 12 bis 20, also so, ja. Da gab es natürlich so weltweit eigentlich auch eine große Solidaritätsbewegung. Ich habe auch noch zu Hause so einen Sampler. Gibt es auch Orgien in Indonesien? Naja, komm, lese nicht. Tut mir leid. Ich mache das weg das jetzt ist, hier. Ist mir echt. Ja. Ja. Danke. Ja. Bestimmt überall, wo Menschen Sex haben, gibt es auch verschiedene Sexpraktiken. Ja, so, aber genau, und die, wo waren wir denn? Genau, weltweite Solidaritätsbewegung. Ich habe auch einen Sampler zu Hause von deutschen Bands, quasi, der veröffentlicht wurde, so Band Aceh Calling. Den habe ich doch, glaube ich, auch auf meiner Festplatte, ja. Ja, genau. Denk ich auch. Und genau, und dann war das so, dass ich letztes Jahr das erste Mal nach Banda Aceh gefahren bin. Übrigens auch nochmal so zur Information: Banda Aceh, Nord-Sumatra, ist quasi ein Bundesland, in dem die Scharia herrscht. Das bedeutet, dass alle Frauen, also alle indonesische Frauen, sich ein Jilbab oder eine Jilbab tragen müssen, zumindest. Also, das ist. So ähnlich wie ein Kopftuch, es ist ein bisschen einfacher anzuziehen, weil du im Endeffekt, das ist alles schon in einem. Du stülpst das nur über deinem Kopf und hast teilweise vorne noch so ein kleines Sonnensegel oder so, ganz unterschiedlich. Und wobei das nicht für Touristinnen gilt. Es gibt manchmal so Ansagen, wenn man länger sich da aufhalten würde, so im Rahmen von Arbeit oder Projekten, könnte das gefordert werden. Ich fand es, bin da auch rumgerannt. Ich habe ja auch tätowierte Arme, habe da... jetzt quasi keine negativen Erfahrungen gehabt, aber es natürlich trotzdem soll man solche Orte nicht romantisieren oder so, nur weil mir nichts Schlimmes passiert ist. Ja. Also dass natürlich da auch wieder die Bevölkerung quasi... Die Scharia, ist die eigentlich so international gleich? Also so die linke Hand abhacken für Diebstahl und sowas? Ja, oder ist es irgendwie regional verschieden? Also ich lese regelmäßig eine englische Zeitschrift über Indonesien, also eine Tageszeitung, Jakarta Post. Und das war... Also Scharia ist die muslimische Rechtsprechung. Genau. Also wenn man zum Beispiel, also so den letzten Fall, den ich so habe, also eigentlich so 2 Fälle, dass Menschen gewettet haben, welcher Bus als nächstes kommt. Also da fahren immer die Busse quasi so durch, die haben dann irgendwelche Namen oder so. Und dann wurden sie halt quasi angeschwärzt und angeschwärzt, sagt man in dem Zusammenhang, schwarz, verraten und wurden mit jeweils 5 Peitschenhieben bestraft. Weil sie gewettet haben. Weil sie gewettet haben, weil das verboten ist. Und Geld wahrscheinlich. Ja. Ja. Ein zweiter Fall ist, dass also es gibt jetzt nicht so Todesstrafe, also auf Ehebruch oder sowas. Es stand zwar noch im Gesetz so, Steinigung inklusive wollte eigentlich diese Partei, sowas hat ein Gesetz einfach erlassen, in dem Nacktheit verboten wurde, was zum Beispiel bedeutet, dass zum Beispiel auch Völker in Papua, die teilweise, also die sehr traditionell leben, also auch die Menschen auf den Mentawai-Inseln oder sowas, die da quasi noch die Frauen oben ohne und sowas, also ohne Oberteil und so rumrennen, dass das quasi verboten werden sollte. Das wurde aber von der... Aber das ist so groß. Ich meine, das ist ja nicht Banda Aceh, das ist ja irgendwo ganz weit weg. Also Papua ist genau das andere Kilometer, Ende. Papua ist das Ende von Indonesien und Banda Aceh quasi, also oder Aceh, der Bundesstaat, das ist der Anfang von Indonesien, wenn man jetzt mal von Thailand runterfährt. Ne, wenn man vom Westen zum Osten geht. Ach so. Wenn man, ne, also ja, ist, also von Thailand runterfährt, ne? Ja, also Indonesien ist noch so ein bisschen Thailand. Ja, das ist der untere Teil von Sumatra oder die Mitte, ja. Und genau, und zum Beispiel auch, dass Homosexualität natürlich da verboten ist. Die gibt's halt einfach nicht. Die gibt's da nicht, nee, das ist ja Sünde. Ja. Genau, auf jeden Fall bin ich dann letztes Jahr, oder war das vor 2 Jahren, bin ich dann bei Aceh gefahren. Und da war auch Ramadan und so, da ist wirklich nichts, ne? Kriegst nichts. Kein Laden auf, kriegst nichts zu essen und so. Muss dann immer abends losgehen, eben alles besorgen für den nächsten Tag. Und fahre an so einem Platz vorbei und sehe, dass da so ein Essenswagen steht mit einem Ramones-Poster. Und ich so, ach ja, ne? Interessant, gehe ich später mal hin. Bin ich halt da hingelaufen irgendwann so abends, so als Sonnenuntergang war und so. Habe ich gedacht, ne? Essensladen und so hat ja dann auf. Hatte nicht auf, aber es saßen Menschen in der Nähe, die Bandshirts getragen haben. Dann habe ich die halt so angequatscht, ne? Kamu Punk. Dann war zum Glück da auch eine junge Frau dabei, die so einigermaßen Englisch reden konnte. Und da stellte sich das halt heraus, dass von diesen 5 Menschen 3 davon verhaftet wurden. Also dass die zu dieser Gruppe gehörten, denen dieser Essenswagen gehörte. Also die Burger verkaufen. Es gibt auch einen Veggie-Burger auf Ei-Basis. Also so vegetarisch ist da nicht ganz so in dieser Szene so drin. Auch mit Huhn. Hühnchen immer, ne? Ayam, yam, yam. Oh, guck mal, jetzt haben wir gar nicht das gegessen, was ich mitgebracht habe. Ah, was hast du mitgebracht? Nächstes Mal. Ja, okay. Ich habe nämlich hier noch so eine Leckerei mitgebracht. Elefantenfüße. Ne? Enak dan guri. Nein, das sind Melonenkerne, die gesalzen und gewürzt sind. Ja. Essen wir nächstes Mal. Machen wir ein Schälchen schön und so. Ne? Bring ich ein Plastikschälchen mit, was ich in Indonesien gekauft habe. Ne? Sehr schön. Ja, und die Menschen habe ich halt getroffen. Ja, sehr interessant. Also so. Kann leider noch nicht ganz so viel dazu sagen, weil ich noch ein bisschen mehr die Sprache sprechen muss, um das rauszufinden. Hast du schon Pläne, wann du das nächste Mal dahin fährst? Ja, ich fliege im Sommer nochmal hin und im Rahmen so meiner Zukunftsplanung würde ich ganz gerne einen Master machen und würde mich einfach so im Rahmen von meiner Uni damit beschäftigen. Eigentlich wollte ich das nicht vermixen, aber ich finde immer so, warum fahre ich da immer hin und komme mit Ergebnissen zurück, die mir zwar so persönlich was bringen, aber vielleicht kann ich die ja auch im Rahmen von einem Studium nochmal besser verwerten. Ich möchte das auch nicht so pädagogisieren so, aber ich finde so gerade so, ich finde es doch ein interessanter Aspekt, so in einer Subkultur zu sein, die in einem islamisch geprägten Land ausgelebt wird. Und ich finde, da ist einfach immer noch, sind sehr, sehr viele Missstände, also wie gesagt, auch von diesem geräumten Kollektiv. Und wir müssen das letzte Lied spielen. Ich muss jetzt dazwischen grätschen. Ich bin nämlich in einer Konzertgruppe und wir haben in der nächsten Zeit kein Konzert gehabt, aber das letzte Konzert, das war mit Bands aus Hamburg mit Man kackt sich in die Hose aus Dortmund und da würde ich ganz gerne Kauf dich glücklich noch von Krank zum Abschluss spielen. Das war wieder Pogo Radio bei Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 13.4. ist, dann hat sich immer eine Wiederholung. Tschüss, bis nächste Woche. Terima kasih, sampai jumpa.